упражнение 11, страница 60. Wir lernen Deutsch. Hier studiert unsere Gruppe. Wir studieren abends. Wir lernen Deutsch. Der Lehrer kommt. Die Stunde beginnt. Wir sprechen Deutsch. Der Lehrer fragt. Wir antworten auf die Fragen. Nicht alle Studenten antworten richtig. Anton Bierloff antwortet falsch. Der Lehrer korrigiert seine Antwort. Anton wiederholt. Der Lehrer sagt: Jetzt antworten Sie gut. Dann lesen wir. Rita Sorina beginnt. Sie liest gut Deutsch. Wer liest weiter? Fragt der Lehrer. Ich lese weiter, sagt Vadim Klimov. Vadim liest weiter. Anton Bierloff übersetzt. Übersetzt Anton richtig? Fragt der Lehrer. Ja, er übersetzt gut, sagen die Studenten. Jetzt schreiben wir. Vadim Klimov schreibt das Wort die Schule falsch. Rita korrigiert. Die Stunde verläuft schnell. Um 9 Uhr abends fahren wir nach Hause.